Blockchain-Anwendungsbereich 3. Smart Contracts. Kombiniert man digitale Verträge mit einer Blockchain, so stellt eine gesamte Community sicher, dass diese sogenannten Smart Contracts garantiert ausgeführt werden. Nick Szabo war 1994 der Erste, der den Begriff Smart Contract einführte und damit einen Ablauf beschrieb, bei dem ein Vertrag durch ein digitales Programm mit dem Rückhalt einer Gemeinschaft umgesetzt wird. Die Blockchain übernimmt damit die Funktion einer neutralen dritten Partei. Wo solche Smart Contracts angewendet werden, beschreibe ich in diesem Kapitel.